Wie sehr Freimaurerei und Jesuitismus am Ausgang des 18. Jahrhunderts miteinander verbunden waren, geht deutlich aus einer Schrift aus dem Jahre 1786, Enthüllung des Systems der Weltbürgerrepublik, in Briefen aus der Verlassenschaft eines Freimaurers hervor. Sie zeigt, wie für den Verfasser der Jesuit der Vertreter des Weltbürgergedankens ist. Indes sieht der ungenannte Verfasser hinter dem Jesuitenorden nicht klar die Gestalt des Jesuitengenerals. Ist nach seiner Ansicht die Weltrepublik ein demokratisches Gebilde, so ist nach Ansicht des Jesuitengenerals die Weltrepublik das Reich Christi auf Erden, eine Autokratie, die Gewaltherrschaft eines Einzelnen. Der Illuminatenorden förderte überall den Umsturz. Sein Mitglied, der Jude Bode, der heute von den Großlogen in Deutschland als Freimaurer gefeiert wird, weilte zu diesem Zwecke in Paris. Auch in deutschen Gebieten sollte eine Revolution hervorgerufen werden. In Frankreich kam sie zum Durchbruch. In Deutschland rief sie nur Widerhall wach. Es fanden die furchtbaren Ereignisse statt, die ich in meinem Werke Kriegshetze und Völkermorden geschildert habe. Napoleon stürzte viele Königshäuser, an erster Stelle jene, die die Jesuiten vor der Auflösung des Ordens vertrieben hatten, und demütigte tief das Papsttum. Der Jesuitenorden hatte durch diese Zusammenarbeit mit den Juden und Freimaurern das erreicht, was er erreichen wollte. Der gedemütigte Papst Pius VII. Stellte ihn 1814 wieder her. Die Völker, die durch die gewaltigen Umwälzungen um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts vieles von dem Wirken des Jesuitenordens vergessen hatten, konnten nun wieder seine Beute werden. Der Ordensgeneral Thaddäus Bjowski nahm nun, gestützt auf den Papst, mit noch 600 Kämpfern und seinem Kriegsheer den Kampf des Ordens um die Weltherrschaft im vollen Umfang auf, aber er musste Verbündeter der Juden und Freimaurer bleiben. Er führte die Völker mit ihnen gemeinsam gegen die Staatsgewalten, stellte sich aber immer doch wieder den Völkern als Retter vor dem Umsturz hin. Er betätigte sich so, wie es unter den gegebenen Verhältnissen an seiner Seite geheimer, starker Bundesgenossen zur Erreichung seines Zieles notwendig war. In den christlichen Völkern gewann er an Boden. In den Vereinigten Staaten Nordamerikas setzte er sich besonders fest. In Europa fand er zuweilen Widerstand bei katholischen Fürsten, die sich weigerten, seine Streiter in ihr Land zu lassen. Ganz besonders widerstrebte König Ludwig I. aus dem Hause Wittelsbach. Die furchtbare Schuld, die seine Ahnen Albrecht V., Wilhelm V. und Maximilian I. auf ihr Haupt gesammelt hatten, wollte dieser Fürst abtragen. Dafür wurde er 1848 gestürzt. Die Jesuiten schickten ihm die berüchtigte Lola Montes als Geliebte zu. Allmählich ließ der Widerstand gegen den Orden auch in Europa überall nach. Der Ordensgeneral erhielt freie Bahn für seinen Kampf in allen Völkern. Unter den nichtchristlichen Völkern begann allmählich wieder die bekannte Missionstätigkeit des Ordens, namentlich in Brasilien, Indien, China und Japan. Unablässig war der Jesuitengeneral wieder in der ganzen Welt politisch tätig. Nur in einem Einzelfall will ich seinen weltumfassenden Kampf aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts schildern und kennzeichnen. Ich zeige hierbei, wie der Christus quasi präsens seine alte Absicht, den Ketzerherd Deutschlands gründlich auszuräuchern, wieder aufgenommen hatte und auf welche erstaunlich edle Weise er diesen Plan verwirklichen wollte. Wie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, so hat auch damals der Jesuitengeneral Belgien als ein besonders gutes Einlasstor seiner Kriegsschar in die Rheinprovinz angesehen. Durch die Abtrennung Belgiens von Holland, die er gemeinsam mit der Freimaurerei durchführen ließ, hatte er jetzt in dem neu gebildeten, stark katholischen Staat einen guten Rückhalt gefunden, auf den gestützt nun auch die Bevölkerung der Rheinprovinz und Westfalens aufgehetzt werden konnte. Die Geistlichkeit und die marianischen Kongregationen jener Provinzen waren seine willigen Werkzeuge, die Juden, Freimaurer und die unzufriedenen Elemente jener Landesteile seine Bundesgenossen. Der preußische Minister Altenstein urteilt über die Umtriebe, die Ende der 30er Jahre am Rhein und in Westfalen herrschten, und der Unbotmäßigkeit des Kölner Erzbischofs gegenüber dem Könige von Preußen Stützeboten dahin, dass zwei Parteien an ihnen schuldig seien. Das wären die demagogische, das heißt jüdisch-freimaurerisch-demokratische und die jesuitisch-hierarchische, die zu einem Zweck vereint seien. Dieser Zweck war nämlich, dass Rheinland und Westfalen, die damals durch das Königreich Hannover und das Kurfürstentum Hessen-Kassel von den östlichen Teilen Preußens getrennt waren, von Preußen abzutrennen, so wie es nach dem Weltkriege nach Weisung des Jesuitengenerals erstrebt wurde. Wir lesen in der kleinen Schrift »Die römisch-hierarchische Propaganda in Deutschland«, die 1838 bei Brockhaus erschienen war. Zitat: »Die hierarchische Partei in Preußen, ungeduldig und unzufrieden mit der Langsamkeit ihrer Fortschritte, wollte aber schneller zum Ziele, die Vernichtung Preußens, kommen. Und all ihr Streben war auf Ersinnen eines anderen Planes mit schneller wirkenden Mitteln gerichtet. Je schneller, desto verderblicher für Preußen, desto förderlicher für Rom. Und so ward denn als das sicherste und schnellste Mittel Erregung von Unzufriedenheit und Missvergnügen unter der katholischen Einwohnerschaft des Landes, Aufregung der Gemüter und Auflehnung wider das Oberhaupt des Staates und der Staatsverwaltung gewählt. Was in den benachbarten Niederlanden vor einigen Jahren gelungen, suchte man, wie dort die Lostrennung Belgiens von den Niederlanden im revolutionären Wege, so hier die Trennung der westlichen Provinzen von Preußen, Rheinland und Westfalen vorzubereiten, um im Falle des Gelingens auf diese Weise die Kraft Preußens zu schwächen und ein neues, breiteres Terrain für die römische Kurie zu gewinnen. Es führte zu der Wahl dieses Mittels umso mehr der richtige Schluss, dass später die kleineren protestantischen Staaten Nord- und Mitteldeutschlands ihre Hauptstütze beraubt, dadurch unfähig, bedeutenden Widerstand zu leisten, gar bald dem hierarchischen Einfluss Roms offenständen und somit der Plan, hier ausgeführt, im Laufe der Zeit auch in Beziehung auf die beiden Hauptstaaten des Bundes, Preußen und Österreich, zur Reife gedeihen und vor Roms mittelalterlichen Bannstrahlen aufs neue Deutschlands Fürsten und Völker erzittern sollten. Belgien wurde nach richtiger Berechnung und genauer, sorgfältiger Erledigung der obwaltenden Verhältnisse als das Land ausersehen, von welchen aus am leichtesten und vorteilhaftesten zur Erreichung des Zweckes der Vernichtung Preußens gewirkt werden konnte. Von Rom aus ging der Weg durch Belgien nach den westlichen Provinzen Preußens, welche wegen des Vorherrschens des Katholizismus die meisten empfänglichen Stoffe enthalten. Zitat Ende. Wie sehr aber die hierarchische Propaganda auch mit Demagogie rechnete, zeigen die Aufrufe von Dörres, der in neuester Zeit so verherrlicht wird, in denen die rote Mütze unter der Kapuze deutlich hervorsieht. Zitat: »Der Pfaffheit werden wir die Larve abziehen, Heuchler und Hypokriten verfolgen, gesunde Ideen überall in Umlauf bringen, um den Republikanismus einen vollständigen Sieg über seine lichtscheuen Gegner zu erkämpfen. Unterstütze, erhabener Schutzgeist der Freiheit, unsere Bemühungen«, und so weiter und so weiter. Zitat Ende.